13.03.2003. Baum, Baum, Baum am Prater Wegesrand. Ich bestaun dich schon jahrzehntelang. Schaust nicht mit zwei Augen, hörst nicht mit zwei Ohren, wurdest nicht aus einer Menschenfut geboren. In deinen weiten Ästen feiern deine Gäste natürliche Feste, stehst ohne Morgenmüh jeden Frühling in voller Blüh.